Ja, ich denke, wir können eigentlich, weil mir nichts Besonderes oder Außerordentliches bekannt ist, eigentlich direkt dazu übergehen, dass ihr uns mal erzählt, was ihr letzte Woche getrieben habt. Ja, das machen wir doch selbstverständlich gerne, vor allen Dingen auf diese nette Aufforderung hin. Wir waren am Wochenende in Leipzig und hatten Klausurwochenende. Klausurwochenende ist üblicherweise am Freitagabend irgendwie so ein Meet and Greet mit interessierten Piraten vor Ort, in dem Fall also wie gesagt Leipzig. Es waren ein paar da, es kam, gab ein paar interessante Gespräche, hat sich also wieder mal gelohnt. Und ja, dann hatten wir eben ein langes Wochenende. Was mir aufgefallen ist, ist immer, wenn wir in Sachsen sind, ist es brütend heiß. Ob da ein Zusammenhang besteht oder nicht, muss ich erst noch herausfinden. Inhaltlich war es aus zwei Punkten wichtig. Erstens haben wir die Gelegenheit genutzt und über die Aufgabenverteilung und damit die GO nochmal in Ruhe diskutiert und haben uns angeguckt, wer was macht, was wie zusammengehört. Das war ganz gut. Und das Zweite, was wir gemacht haben, war übers Geld reden. Wir haben uns angeschaut, was die Finanzen bislang so gemacht haben, wo wir stehen, wie viel von den einzelnen Budgets noch da ist, haben da also auch dann so ein bisschen Überblick gewonnen. Wir haben ein kleines Problem, weil wir weniger Einnahmen haben, als wir ursprünglich gedacht haben. Also da fehlt ein bisschen Geld, um die Budgets tatsächlich so zu lassen, wie sie ursprünglich geplant waren. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das hin. Dann haben wir auch gleich noch drüber geredet, wie das jetzt dann mit diesem Schatzmeisterclub funktioniert, wie wir da weiter vorgehen. Aber das wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn da irgendjemand von den, also wenn einer unserer beiden Schatzmeister da wäre, sind aber beide nicht da, wenn ich das richtig sehe, unten in der Zuhörerliste. Ja, und ansonsten ist es halt immer wichtig, einfach auch das Team mal in Ruhe an einem Ort zusammenzukriegen, miteinander zu plaudern, auch ein bisschen zu gucken, dass das Team als Team zusammenwächst, dass man weiß, wie man tickt, wo die Möglichkeiten der einzelnen Leute liegen. Und dazu ist das erste Klausurwochenende einer solchen Amtszeit natürlich besonders wichtig. Insofern hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Ich würde sagen, es funktioniert und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen Teamkollegen. Ja, das war's. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, immer los. Falls jemand von meinen Kollegen möchte, dann möge er einfach oder sie das Wort ergreifen. Ja, das mache ich dann einfach mal. Ja, Sigurd hat schon gesagt, am Wochenende viel Trubel, viel Zeit für die Klausur verwendet und letzte Woche dann in der IT einiges an Zahlen eingesammelt, Konzepte machen und so weiter. Das ist eigentlich das, was ich letzte Zeit so gemacht habe. Narin Christos, gibt es noch was zum Nachtragen zu Sikors Bericht? Da ich gerade erst mal angekommen bin, bin ich von überzeugt, dass Rico alles gesagt hat. Es ist sehr lieb von dir. Im Prinzip habe ich nur ein bisschen über dich gelästert, also wie immer. Achso, sag ich doch. Astrid, willst du noch was zu erzählen? Nee, ich fand das ausgesprochen gut. Habe festgestellt, dass ich da in ein ausgesprochen schönes Team reingeraten bin und freue mich. Ansonsten hast du ja alles gesagt, was zu sagen gibt. Sehr gut, dann können wir ja direkt zum nächsten Punkt des Tages übergehen, als da wären viele, viele Fragen. Zunächst mal sehe ich Bauer Jupp am Sani-Krusch stehen. Gibt's eine Frage von dir? Was? Nee, hier ist nur noch nicht sauber genug. Okay, na gut. Na dann, gibt es irgendjemand anders, der sich ans Mikro wagen möchte und eine Frage stellen? Das scheint leider gerade nicht der Fall zu sein, dann werde ich jetzt erstmal zur ersten Frage im Patch springen. Da haben wir in Zeile 14, wie ist der aktuelle Stand zur Vorbereitung und Unterstützung des Netzwerks StopTTIP, welche am 10.10. eine Großdemo durchführen? Da muss ich passen, weiß ich nicht wirklich viel zu. Christos, kannst du da irgendwas sagen? Ich habe mit ein, zwei Leuten heute telefoniert und auch letzte Woche, da stand es eigentlich, dass wir da hingehend, also zumindest war die Absprache, dass wir die unterstützen werden. Insofern, dass es da nicht irgendwie schwierige Schwierigkeiten mit irgendwelchen Bands oder sonst was geben würde. Also ein Beschluss, die Aktion und die Demo zu unterstützen, haben wir, glaube ich, gefasst. Richtig. Und so, soweit ja, ich. Ja, wir stehen auch als Unterstützer drin inzwischen. Ah, okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Gut, dann habe ich den Michael Bernd am Mikro. Michael, bitte. Ja, moin. Moin. Kurze Frage. Wir haben ja mit der Organisation der Themenwochen, der ersten Themenwoche Open Antrag angefangen. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir einen Ansprechpartner für den Themenkreis oder für Themenwochen beim BUFO auch hätten. Müsst ihr nicht gleich entscheiden, aber vielleicht könnt ihr dann mal sagen, wer da für uns Ansprechpartner ist. Wenn ich mich da direkt mal vordrängeln darf, Open Antrag interessiert mich immer. Gut, dann nehme ich dich jetzt als Ansprechpartner, wenn wir Sachen klären wollen. Christus und ich denken uns gerade super, wie dein Job, der an uns vorbeigegangen ist, oder? Ja, ich sah ihn schon bei mir. Okay. Ich habe noch eine Frage anschließend. Ja, bitte. Und zwar ganz konkret, gibt es einen Flyer zu Open Antrag aus dem Mai 2015 von Paki gemacht? Der müsste sicherlich überarbeitet werden. Christoph, kannst du mir mal deine Mail schicken, dass wir uns da abstimmen können? Also am einfachsten ist es christoph@openantrag.de, das wirst du wahrscheinlich wissen. Ich hatte mit dem Paki auf dem Bundesparteitag in der Designerrunde auch das Thema Flyer. Er hat da was in Arbeit. Ich weiß allerdings nicht, wie weit er da ist. Gut, ich komme dann nochmal auf dich zu. Danke. Ja, ich schreibe mir das auch nochmal auf. Ich werde den Paki nochmal anmelden und fragen. Wir haben eine Wiki-Seite und da habe ich den Link schon mal reingestellt. Das ist sehr schön, danke dir. Michael, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was in dieser Open-Antrag-Runde oder in diesem Rahmen geplant ist für Sachen. Also ich habe da heute auch nur durch Zufall von gekriegt. Ja, also Themenwochen heißt im Grunde genommen, dass wir im Schnitt einmal im Quartal ein Piratenthema in die Öffentlichkeit bringen wollen. Das erste Thema, also in einer gemeinsamen Aktion innerhalb einer begrenzten Frist, einer Woche, um auch eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit zu erzielen, bundesweit dann auch. Und das erste Thema, was wir uns ausgeguckt hatten, weil es ja relativ bekannt ist und in der Vorbereitung auch nicht so schwierig, ist halt Open Antrag. Ich denke, dass weitere Themen dann vielleicht über eine Mitgliederbefragung ermittelt werden. Das müssten wir alles dann mal besprechen. Da ist der BUFO natürlich auch mit gefragt. So, gut, Daniel. Right of Party steht am Mikro. Ja, Stefan, Christos. Bevor es euch zu gemütlich macht, die Pressekonferenz ist heute ausgefallen. Mich würde mal interessieren, wisst ihr denn, was die Woche in der Presse läuft? Gibt es irgendwelche Informationen? Nö, aus dem Stegreif nicht. Da die Pressekonferenz oder die Redaktionskonferenz heute ausgefallen ist, fehlt da ein Stück Vorbereitung. Wahrscheinlich wird es laufen wie sonst in anderen Wochen auch. Das heißt, wir kriegen von unserem Öffentlichkeitsarbeitsteam die Info, was passiert oder ansteht oder passiert ist und reagieren dann eben entsprechend drauf. Mir wäre es lieber gewesen, es hätte eine Redaktionskonferenz gegeben, aber nachdem die meisten Aktiven in der Öffentlichkeitsarbeit im Augenblick im Urlaub sind, ist es vielleicht durchaus auch mal okay, eine Woche auszusetzen. Davon abgesehen ist im Augenblick Sommerloch, das heißt, die Schlagzahl der Ereignisse in der Politik dürfte eh ein kleines Stück zurückgegangen sein. Gut, weitere Frage von Bauer Jupp, wie ich das sehe. Ja. Kannst du mir dann wenigstens was zu stopvds.de erzählen? Ist ja immer so ein bisschen zu der Internetseite. Vielleicht bohre ich gleich noch mal ein bisschen tiefer, wenn mir die Antworten nicht passen. Ja, zur Internetseite Stopp VDS gibt es zu sagen, dass ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, es würde reichen, wenn man hergeht und sagt, hey, ich habe da eine geile Idee, lass uns mal eine Aktion machen und dann kommen Leute und helfen. Das hat sich leider als nicht ganz so einfach und unkompliziert herausgestellt, so dass am Ende dann zwar die Webseite angelegt wurde, ein WordPress installiert wurde, aber die Übertragung von Inhalten auf diese WordPress-Instanz, also das Anlegen der entsprechenden Texte, dann leider nicht funktioniert hat. Das bringt mich zur Erkenntnis, dass wir von der Mitmachpartei dann offensichtlich doch inzwischen ein weites Stück weg sind und an vielen Stellen erwartet wird, dass wir den Job und die Arbeit halt erledigen. Ich nehme das jetzt mal so als Erkenntnis mit und nehme halt für mich oder realisiere halt dann für mich, dass es in Zukunft dann so sein muss, wenn ich irgendeine Idee habe oder irgendein ein Projekt initiiere, dass ich das Projekt dann auch tatsächlich selber machen muss. Und wenn ich dafür die Ressourcen nicht habe, dann stirbt es halt. Das ist schade, aber an der Stelle wohl so. So, ich habe es angekündigt, die Antwort, die gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, ich tue es damit auch vielen Leuten ziemlich gerade Unrecht, weil nach meiner Information gibt es Texte, die fertig sind. Es gibt auch Leute, die da die Seite füllen wollen, es mehrfach angeboten haben, aber immer irgendeine Ausrede gekommen ist, den Zugang dafür zu bringen. Darauf wollte ich hinaus, wie das so sein kann. Es waren halt die falschen Leute. Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Und es waren auch bestimmt nicht Naja. die falschen Leute, es waren vielleicht Leute, die Kontakt haben mit Leuten, die nicht ganz so beliebt sind, aber es waren definitiv nicht die falschen Leute. Das Problem bei Jupp war, dass worauf du hinaus willst, dass der Text von unserer Polgefunde irgendwo vorhanden war und der Verantwortliche oder die Verantwortlichen nicht hingekriegt haben, auf diese verdammte Seite draufzusetzen. Da bin ich bei dir. Wir werden diesen Ablauf als solches nochmal sehen, wer dafür die Verantwortung hat. Ich weiß es ungefähr, aber ich werde hier keinen Namen nennen. Wie gesagt, ich weiß auch jemanden, der ganz gerne in Hand genommen hätte, dafür Zugänge gebraucht hätte und tja, die kriege ich halt nicht. Wird immer wieder irgendein Vorwand vorgeschoben. Aber ich nenne auch keinen Namen aus Gründen. Wie gesagt, es ist mir bekannt, wer es ist oder wer es nicht gemacht hat, aber ich werde hier keinen verbrennen oder hier vor 200 Leuten den Namen nennen. Also es ist mir persönlich bekannt und ich bin am Kochen und ich finde, allerdings muss dieser Ablauf definitiv besser laufen. Christoph, warte mal ganz kurz, Boris, kannst du was dazu sagen oder willst du was dazu sagen? Hört ihr mich? Ja, ich hoffe, das mal. Ne? Ja, ich möchte dazu was sagen. Also wir haben natürlich von der IT-mäßig auch die Anfragen bekommen, wer dazu bekommen sollte. Wir haben auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und so weiter, wie wir es immer haben wollen, auch bestanden. Wir haben den Leuten am BPT den Zugriff auch gegeben, ja. Rückfragen an uns gab es seit dem BPT keine. Den Leuten dürfte zumindest mal meine Person auch bekannt gewesen sein. Das heißt, sie hätten Rückfragen stellen können. Das ist jetzt sehr doof gelaufen in vielerlei Hinsicht und so weiter. Wir müssen uns jetzt auch nicht irgendwie anfangen, hier irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Wir haben einfach nicht miteinander kommuniziert und wenn ich mir denn die Kommunikation heute ansehe, die auf verschiedenen Mailinglisten, aber auch eben privat gelaufen ist, kriegen wir das entsprechend hin. Also das wird jetzt auch ganz schnell laufen und dann werden auch die Inhalte auf dieser Seite publiziert werden. Also das ist, was soll ich sagen? Also es ist halt doof gewesen, aber wir kriegen das gebacken. So, ich höre Schweigen, das heißt, ich gebe weiter an Piratus scheinbar. Ja, ich hätte zwei Verbesserungsvorschläge zu machen, also gar keine Fragen. Der erste Verbesserungsvorschlag wäre so mehr so eine mentale Umdenke im Bufo. Wir haben kein Sommerloch als Kleinstpartei, sondern genau das Gegenteil. Das ist eine Riesenchance für uns als Kleinstpartei. Wir haben das auch im BPT gemerkt, was für ein Medio-Echo wir hatten. Das lag wohl sehr daran, weil wir in der Ferienzeit den gemacht haben. Und gerade weil die Medien nichts zu spielen haben, nehmen sie dankbar alles auf, was sie kriegen können. Und gerade gerade in der Zeit könnten wir besonders aktiv sein. Also da bitte doch umdenken, wäre eine aus meiner Sicht schlaue Idee. Und das Zweite jetzt hier zu dem... Warte. Dann lass mich mal ganz kurz was dazu sagen. Mag sein, dass das nur ein Statement und keine Frage war, aber auch zum Statement hätte ich gerne die Möglichkeit, kurz eine Anmerkung zu machen. Du hast natürlich recht, wir haben gesehen, dass ein Sommerloch tatsächlich eine Möglichkeit ist, für uns zu punkten, aber die Frage vorhin war ja, was passiert in den Medien und in der Presse, und da passiert eben im Augenblick relativ wenig. Der zweite Punkt ist, ja, wenn wir Aktionen haben, wenn wir Dinge haben, die wir in die Öffentlichkeit tragen können, ist jetzt definitiv der beste Zeitpunkt dafür. Also gilt wie immer die gleiche Aufforderung, seid kreativ, tut etwas, lasst mich wissen, was ihr vorhabt, und wir sorgen dafür, dass wir auch drüber schreiben und was dazu sagen. Ja, meine zweite Verbesserungsvorschlag wäre jetzt zu dem Thema davor, zu dem Stopp VDS. Es ist natürlich aus meiner Sicht sehr schädigend, auch für die Piraten, wenn wir zu dem Thema nichts sagen, weil es ja angeblich unser Kernthema ist. Und wenn dann nichts auf dieser Webseite steht und wir irgendeine Domain, die relativ gut ist, blockieren damit mit einer leeren, toten Seite, schaden wir uns. Von daher würde ich doch empfehlen, solange wir da noch keinen Content haben, dass wir bitte auf die stopp-vds.de weiterleiten. Die haben sehr, sehr guten Content da, schöne Animationen. Da dienen wir der Sache mit der Domain. Im Moment dienen wir der Sache gar nicht. Und von daher sollten wir da auch unsere Eitelkeit lassen und einfach an die weiter, das ist Non-Profit, und da können wir ruhig hin weiterleiten, so lange, bis wir was haben. Außerdem schaden wir dann nicht der Domain selbst, weil die Leute werden das natürlich nicht bookmarken. Ja, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass wir jetzt tatsächlich relativ kurzfristig auch mehr Content bekommen, als wir im Augenblick drauf haben. Wenn nicht, dann ja, bleibt es immer noch als Option. Gut, dann sehe ich jetzt gerade niemanden am Saalmikro. Ich gebe weiter auf die Frage in Zeile 15. Mit welchen Parteien, NGOs, hat der Bundesvorstand für die Stopp-VDS-Kampagne Kontakt aufgenommen? Wir haben uns ja Dienstagabends immer zusammengetroffen. Da waren Leute vom AK Breite gleichzeitig da, sind Alios, ist glaube ich bei Digital Courage. Das sind die, die ich auf jeden Fall aus dem Kopf weiß. Und wir haben das im Endeffekt mit Patrick zusammengearbeitet und auch uns drei oder viermal getroffen. Also einmal im Bundes auf dem BPT und dann dreimal nach der Polgerfronde. Die Protokolle müsste ich raussuchen. Auf jeden Fall sind sie informiert. Was wir explizit nicht gemacht haben, war mit anderen Parteien deswegen zu reden. Das macht aus meiner Sicht definitiv keinen Sinn. Gut, dann die Folgefrage dazu. Wie ist der Kontakt zu stopp-vds.de, die Seite, die Piratos gerade schon angesprochen hatte? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich im Augenblick keiner. Gut, dann Frage Zeile 17. Niemand aus Amico. Zeile 17, wie schätzt der Bundesvorstand die Reaktion der NGOs auf die www.stopp-vds.de ein? Keine Ahnung. Vielleicht kann mir jemand erklären, was die Reaktion der NGOs ist, um eine Möglichkeit zu haben, sie einzuschätzen. Im Augenblick stoche ich da im Nebel. An der Stelle kann ich vielleicht aushelfen. Natürlich ist es, wenn man so eine gute Domain sich sichert, schon schädlich, wenn dann auf der guten Domain kein Content läuft. Also von daher kann ich da die Verärgerung der NGOs verstehen, weil sie haben ja sozusagen ein Thema, was sie voranbringen wollen, über das sie informieren wollen. Und wenn wir uns sozusagen als Piratenpartei an der Stelle querstellen, kommt man nicht so gut an. Es ist absolut schiefgelaufen und es ärgert uns ja auch alle. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht darüber ärgern, dass es nicht gut gelaufen ist. Und ich bin mir sicher, wenn es gefüllt ist, sieht es anders aus. Gut, dann dann die Frage, warum die StoppVDS.de Mitglieder-Newsletter verschickt wurde. Auch da wiederhole ich noch einmal gerne das, was ich sagte. Es ist schiefgelaufen, es tut mir aufrichtig leid und es wird nicht noch einmal in dieser Art und Weise passieren. Aber was es vielleicht ganz gut zeigt, ist, dass wir uns freuen würden, wenn da tatsächlich bei solchen Aktionen dann auch ein bisschen Unterstützung käme, und dass das in dem Fall nicht wirklich so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja, sieht man dann eben entsprechend an der leeren Seite. Hätte man nicht machen sollen, hätte man vielleicht eine andere Domain nehmen sollen oder einfach auf die Hauptseite umleiten, aber so was ist jetzt, wie es ist. Schreibreform am Mikro. Ja, Kinas, ich komme hier vor, als ob ich mit einem 5-jährigen Schach spiele. Macht doch mal eine Liste ins Wiki, an welchen Positionen euch welche Leute fehlen und was die Leute können müssen oder können sollen, ohne eine Beauftragung und wer euch an welcher Stelle wo helfen kann. Er tapert ja an allen Ecken und Enden, das ist ja gruselig. Also Pressesitzung ausfallen lassen, weil zu wenig Leute da sind, eine Seite, die nicht irgendwie, kann alles passieren. Aber ich habe das Gefühl, ihr hängt da und rudert mit den Armen und macht den Mund nie auf, dass er Hilfe braucht. Macht doch einfach mal eine Seite fertig, schreibt rein, wo er Hilfe braucht und packt die ins Wiki und gibt dann auf die Aktive oder so. Okay, würde ich machen, wenn es mir nicht schade um die Zeit wäre, die ich damit verbrate, um hinterher festzustellen, dass die Reaktion relativ gering ist. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach Ausschreibungen gemacht, weil wir einzelne Posten besetzen wollten und die Anzahl der Bewerbungen einfach unglaublich wenig sind. Es gibt im Wiki ein so eine Art Arbeitsamt oder so eine Suchseite, wo man eintragen könnte, welche Hilfe gesucht ist und das Ding ist verwaist. Also Schreibi, es tut mir leid. Im Augenblick ist die einfachste Form, wie man tatsächlich Leute findet, die einem helfen, die Leute, von denen man weiß, dass sie den ein oder anderen Task leisten könnten, direkt anzusprechen und anzurufen. Und das ist bei StopVDS definitiv ja zu kurz gekommen. So, Bauer Jupp. Ja, ich glaube, der Ganze mit dem Aufschreibenliste, was gebraucht wird, funktioniert auch deutlich besser, wenn man den Aufgabenbereich sehr, sehr knapp zusammensteckt und quasi sich hier jeder, der ein paar Minuten nimmt oder Zeit opfern kann, sich einfach eine Sache rauspicken kann, eine Kleinigkeit, eine konkrete Sache. Nicht gleich eine Beauftragung für ein gesamtes Themengebiet, sondern einfach nur ein Ding irgendwo rausruppen, diese eine Sache machen kann, weil er viel Zeit hat und dann ist erstmal wieder, hat er wieder seine Freizeit. Also wirklich kleine Häppchen. Ja, ich schreibe noch da. Ja. Du könntest mir helfen. Ich hätte da einen Text, den ich bräuchte und ich weiß, dass du schreiben kannst. Für was? Ich schicke dir nachher eine DM, vielleicht können wir mal telefonieren, dann kannst du mir sagen, ob du Lust hast, mir zu helfen und da was zu formulieren, okay? Ja, ist okay. Alles klar, danke. Gut, dann gebe ich an KW Music. Ja, hallo zusammen. Dann will ich mal einer Frage aus dem Pad ein bisschen nach vorne helfen. War BEO ein Thema in Leipzig und könnt ihr was dazu sagen? Ist für mich auch ein Thema. Ich hatte schon gefragt auf der letzten Vorstandssitzung. Da hat man mir gesagt, abwarten und Tee trinken und wir müssen neue Arbeitsgruppen bilden. Jetzt mal Karten auf den Tisch. Was ist denn? Ja. Nachdem wir wussten, dass du wiederkommen wirst, sind wir natürlich vorbereitet. Wir haben uns tatsächlich am Wochenende auch darüber unterhalten. Wir haben nochmal darüber diskutiert, wie das Verfahren vor dem Bundesschiedsgericht jetzt zu betrachten ist, aufgrund der vergangenen Zeit. Wir hatten ja da eine einstweilige Verfügung. Die Überlegung ist herzugehen und zu sagen, eine einstweilige Verfügung ist kein dauerhaftes Urteil. Deswegen könnten wir tatsächlich jetzt da durchaus nächste Schritte unternehmen. Und genau das ist geplant. Das heißt, die Generalsekretäre haben entschieden oder haben sich dazu committed, dass sie das Thema wieder aufnehmen und vorantreiben. Es wird also was passieren. Kurze Nachfrage, heißt das, ihr wollt das Hauptverfahren nun doch eröffnen? Nein, das kann ich dir nicht genau sagen. Den juristischen Kram und für die Auseinandersetzungen mit dem mit Schiedsgerichten und Ähnlichem ist Carsten zuständig und der ist nicht da. Wenn ich das aber richtig verstanden habe und mitbekommen habe, dann ist wohl die Überlegung herzugehen und zu sagen, es hätte ja ein Hauptverfahren eröffnet werden müssen. Das wurde nicht gemacht und demzufolge ist die einstweilige Verfügung möglicherweise inzwischen Makulatur. Aber da ich kein Jurist bin und auch keine Lust auf eine juristische Diskussion an dieser Stelle habe, würde ich es gerne dabei belassen. Also unsere Haltung dazu ist jetzt, dass wir das Thema BEO nochmal angreifen, nochmal loslegen. Und gucken, dass wir es diesmal eben gebacken bekommen, ohne dass ein neues Verfahren gegen uns angestrengt wird. Gut, dann sehe ich jetzt gerade niemanden direkt am Saalmikrofon und gucke in die Zeile 20. Da steht drin, dass Ex-Bufo-Mitglied Bernd Schreiner twittert öffentlich, dass Seko und Christus eine sechsstellige Summe in den Sand gesetzt hätten. Was sagt ihr dazu? Bullshit. Bullshit. Fragt den selber, wo er diese Zahl her hat. Noch was? Luftholen gehört, aber scheinbar nein. Dann Jano. Ja, ich hätte einen Vorschlag erstmal für eine Bildungsmaßnahme und zwar sowas wie ein Crowdfunding zu machen. Man zahlt 2 bis 5 Euro ein pro Totschlagargument, also je nach Schwere des Totschlagarguments. Wenn es zum Beispiel nur Schwarz-Weiß-Aussage Abwertung ist, wie das jetzt eben gerade kam, wären es 2 Euro. Wenn implizit noch mit drin steckt, dass man jemanden ausschließt, beziehungsweise Menschenrecht nicht für jeden gelten, sind es 3. Wenn man Menschenrechtsverletzungen duldet, sind es 4 Euro und 5 Euro bei konkreter Menschenrechtsverletzung. Damit kann man im Grunde genommen kompensieren, also ähnlich wie beim Klimawandel mit dem CO2. Und das könnte man dann zum Aufbau demokratischer Strukturen nutzen, die Kohle. Was haltet ihr davon? Also wären jetzt zum Beispiel schon 2 Euro drin, aktuell in den letzten 2 Minuten. Hat einer meiner Kollegen dazu irgendwie eine Meinung, eine Vorstellung? Momentan nein. Nicht mal irgendwie, ach, das ist doch Schwachsinn oder irgendwie eine andere stumpfe Abwertung im Staat? Oder man kann auch Killerphrasen zum Beispiel mit Entweder-Oder setzen und so weiter, gewisse False Dilemmata einleiten. Und das ist im Grunde auch eine Freiheitsbeschränkung schon in sich. Da gibt dann 5 Euro für Killerphrasen. Nein, wer bietet auch das? Das? Nein, ja, Jan, auch das haben wir nicht. Das wäre gar nicht so schlecht. Manche saufen dann nämlich und das Geld könnten sie stattdessen auch in eine neue Kasse stecken. Und wenn man das erstmal kapiert hat, dann fällt es auch schon leichter zu kompensieren, wenn man weiß, was man damit potenziell anrichtet. Im Sinne von ja Urteilsfehlern, die sich verbreiten, Vorurteilen und Ablehnung, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat oder Informationen eingeholt hat und so weiter. Am besten, du schreibst uns dazu ein Konzept auf mit Zielrichtung und Fokus der ganzen Aktion, die du vorstellst, und dann können wir darüber reden. Ja. Okay. Gerne. Ich glaube nämlich, das ist nämlich eine coole Sache. In dem Kontext können wir vielleicht rückwirkend nochmal sozusagen Schadensminimierung betreiben, weil ich erinnere mich jetzt an einen Diskurs, der noch gar nicht so lange zurückliegt. 2013 wurde da beschlossen, dass jeder, der keine Kohle hat oder nicht zahlt, rausfliegt. Vielleicht können wir das kurz nochmal so ein bisschen zurückholen, diese Entscheidung und diesen Algorithmus, der mittlerweile 5.643 Piraten einfach so rausgeschmissen hat, was meiner Meinung nach unvernünftig ist, weil das ursprüngliche Ziel war im Sinne des BEOS eine Säuberung der Mitgliederdatenbank, um die Leute, die fälschlicherweise sich per E-Mail abgemeldet hatten und nicht schriftlich, die also nicht registriert wurden, dass sie sich abgemeldet haben, sogenannte Karteileichen. Aber dieses Totschlagargument wurde im Folgenden dann unzulässig verallgemeinert auf alle Mitglieder, die ein Jahr nicht gezahlt haben. Und dann entsprechend hat sich es auch fortgepflanzt. Wenn man das mal so pro Totschlagargument Karteileiche ist FF Level 3, also 3 Euro pro Totschlagargument Karteileiche, wären wir jetzt schon reich, glaube ich, anhand nur dieser Entscheidung. Also, es bleibt dabei, Jano. Du kannst es gerne mal schriftlich zusammenfassen, schick's uns an vorstand@piratenpartei.de. Im Augenblick ist der Zustand, dass hier rund 100 Leute da sind und möglicherweise noch die eine oder andere Frage besprochen hätten wollen. Und deswegen würde ich die Diskussion an der Stelle gerne auf einen schriftlichen Diskurs verlegen. Gut, dann. Sorry. Ja, schriftlicher Diskurs habe ich jetzt auch schon nachgedacht. Aber ich möchte noch kurz nochmal da was mitteilen. Führt man das als internen Diskurs sozusagen auch? Manchmal sind es nämlich echt strittige, kritische Dinge, wo es auch um potenziell parteischädigendes Verhalten und parteischädigende Argumentationen geht. Wie öffentlich macht man so einen Diskurs quasi, und ist das für mich die Frage. Ich würde dabei bleiben. Der erste Schritt ist eine E-Mail an Vorstand Ed. Dann werden wir uns damit beschäftigen und gucken, wie wir diesen Diskurs dann weiter fortführen, okay? Jein. Ich habe es jetzt schon öfter erlebt, dass Sachen sozusagen von euch einfach abgeschmettert wurden, sozusagen gar nicht erst zur Behandlung überhaupt angenommen wurden. Dass ihr nicht unbedingt überhaupt vorher erstmal Informationen einholt, bevor ihr was entscheidet. Und deswegen habe ich da mal so meine Zweifel. Tust du mal bitte einen Gefallen, es gibt noch andere Fragen. Es ist keine Diskussion. Wir können uns gerne irgendwann mal irgendwo treffen. Das machst du jetzt in der Linie, dass du entweder in die Polgefunde kommst oder hier rein. Ich finde deine Ansätze total klasse. Schreib sie uns doch bitte auf. Und gut ist. So, wir gehen zurück ins Pad. Oder, ach nein, halt, Schreibreform ist am Mikro. Ich sehe es gerade, sorry. Ja, ich schreibe da keine Mail für, aber ich möchte dann bitten, diese Liste zu ergänzen, dass Leute jedes Mal 50 Cent zahlen, wenn sie ein Argument wiederholen, was sie in den letzten 3 Monaten schon gebracht haben. Jano, du kannst also die 370 Euro erstmal zahlen, dann machen wir den Rest. Danke. Okay. Kann jemand Jano stumm schalten, bitte? Entschuldigung, dieser Algorithmus ist immer noch an. Danke. Vollkommen unabhängig davon auch ziemlich mies, dass hier tatsächlich jemand einfach den Moderator überschreit. Aber ja, wie gesagt, ohne Admin-Rechte sollte man eigentlich nicht moderieren. Mein Fehler. Insofern, Zeile 21 im Pad. Genau. Was sagt der Buch zu den Vorwürfen von Bernd Schreiner, dass das Abrutschen der Bundeswebseite bei Google auf Eingriffe von Secor in seinen Arbeitsbereich zurückzuführen sei? Nö, das stimmt nicht. Wenn man sich die an verschiedenen Stellen veröffentlichten Zugriffszahlen von Google auf wenn man sich die Diagramme anzeigt, die dazu als Beleg veröffentlicht wurden, dann sieht man, dass das ein Prozess ist, der schon deutlich länger läuft als die letzten 8 Wochen und demzufolge nein, das sehe ich nicht so. So, dann haben wir wieder 2 Leute am Saalmikro, Right of Parley zuerst. Eine kleine Sache zu eben nochmal. Leute stummstellen ist eine Sache, aber Leute irgendwie vom Server kicken ist eine andere. Und ich weiß nicht, inwieweit hat der scheinbar Schreibi gemacht. Ich war jetzt davon ausgegangen, Sonofred, dass du der Moderator bist, dass du so Sachen regelst. Das finde ich jetzt schon irgendwie so nicht ganz in Ordnung. Ja, ist kein Problem. Ich erkläre das kurz. Darf ich? Ja, bitte. Bitte. Kann ich kicken, der ist mit einem anderen Account drin, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, das ist jetzt innerhalb von 2 Wochen, ich glaube das 5. Mal, dass Jano hier Leute anschreit. Und irgendwann ist dann auch gut. Aber möchte ich mich ungern mit irgendwelchen Personaldiskussionen aufhalten, sage ich jetzt als Moderator. Deswegen gucke ich jetzt ans Saalmikro, da ist leer. Und wir kicken auf Zeile 22. Wann findet man uns wieder auf Google News? Es kann sein, dass das gar nicht wieder vorkommt. Google legt Wert darauf, dass in Google News tatsächlich News-Seiten gelistet werden, also Nachrichtenmagazine, Blogger und ähnliches. Eine Parteiseite gehört da laut Google eigentlich nicht hin. Dass wir da trotzdem standen, ist wohl so in einer nicht sauberen, durchgesetzten Richtlinie von Google zu verdanken gewesen. Und es gibt im Augenblick Gespräche darüber, diese damalige Umsetzung nochmal zu bekommen. Es könnte aber tatsächlich sein, dass Google diesmal sagt, nö, ihr seid eine Partei und demzufolge da nicht. Dann wäre das durchaus auch in Ordnung. Immerhin wollen wir auch nicht, dass dort SPD, CSU, CDU und ähnliche direkt ihre News verbreiten. Da müsste man dann vielleicht tatsächlich an der Stelle gleiches Recht für alle gelten lassen. Ich hätte eine Nachfrage. Wenn du am Mikro bist, hast du sie natürlich das Recht zu stellen. Super. Super. Habe ich das richtig verstanden? Die Piratenpartei hatte sozusagen exklusiv als einzige Partei die Möglichkeit, über dieses Google News Portal Menschen auf ihre Google Startseite zu, also da, Informationen auf ihre Google Startseite zu kriegen. Und diese einmalige Chance, die die Piraten da haben oder hatten, ist jetzt verloren gegangen dadurch, dass ein Team, die das beherrscht haben, dieses Google News Portal zu steuern, ausgewechselt wurde durch Leute, die da keine Ahnung hatten und deshalb ist es verloren gegangen. Kann man das so interpretieren? Das könnte man so interpretieren, trifft aber die Wahrheit nicht. Tatsächlich war es so, dass wir immer davon bedroht waren, dass Google feststellt, dass wir da eigentlich nicht hingehören und uns demzufolge da rausnimmt. Das war die ganze Zeit als latente Möglichkeit. Warum haben wir uns nicht freiwillig gemeldet? Als, wie bitte? Warum haben wir uns nicht freiwillig gemeldet bei Google und gesagt, Entschuldigung, hier ist ein Fehler passiert, wir dürfen da nicht drauf. Wir haben diesen Kanal genutzt, er war sehr, sehr sinnvoll, sehr zweckmäßig. Wir haben unheimlich viel Informationen darüber transportiert und der Kanal ist jetzt weg. Und das ist auf keinen Fall zum Nachteil von der Piraten gewesen, sondern zum großen Vorteil. Und dieser Vorteil ist jetzt verloren gegangen. Und ich glaube, das ist der Schaden, den der Bernd Schreiner da beziffert. Denn dieser News-Kanal, den wir da hatten, war wirklich exklusiv und etwas ganz Besonderes. Und das hat hier anscheinend sehr wenige nur erkannt. Und ja, großer Fail. Und ihr erkennt gar nicht, was für ein Schaden das ist. Wir reden hier über einen multinationalen Konzern in einer Suchmaschine. Ich verstehe gerade deine Argumentationskette so gar nicht. Kann ich leicht erklären. Es sind alles Kanäle zu Wählern. Ja, und wir, unsere Zielgruppe, die wir ansprechen als Partei, hat natürlich einen medialen Kanal, der durchaus durch Google geht. Von daher Zielgruppe. Darum geht's. Ja, noch wissen wir, Christoph, warte mal ganz kurz. Noch wissen wir nicht, warum wir tatsächlich gekickt wurden. Das sind alles Vermutungen. Es könnte daran liegen, dass wir Beiträge veröffentlicht haben, durch die Google festgestellt hat, dass das Parteicontent ist. Es könnte daran liegen, dass Google einfach mal geguckt hat, wer da alles gelistet ist. Es könnte daran liegen, dass irgendjemand mit Google geredet hat. Das ist alles reine Spekulation. Ich finde es auch schade. Allerdings weigere ich mich zu sagen, der Grund dafür ist das. Und deswegen, ja, so what. Ich kann es nicht ändern. Im Augenblick gibt es Gespräche mit Google. Es wird tatsächlich versucht, den Status wiederzubekommen. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass es kritisch zu betrachten ist, weil wir an der Stelle eben nicht wirklich ein News-Lieferant sind, sondern eben eine Partei. Aber okay, ich sehe, wir haben da unterschiedliche Vorstellungen und auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten in unseren Vorstellungen und deswegen macht es an der Stelle auch keinen Sinn, da weiter zu streiten oder zu diskutieren. Ja, ich will gar nicht streiten. Ich will noch einen Nachsatz, da ich also ungefähr 10 Artikel auf der Bundeswebseite veröffentlicht habe und mit diesen Teams dort vorher zusammengearbeitet habe. Und ich habe mitbekommen, wie meine Artikel gebrieft wurden, um genau in dieses Google-Interface zu passen. Ja, also sozusagen, wir haben das wirklich, das war ziemlich mühsam oft. Und ich muss feststellen, dass das neue Team das überhaupt nicht mehr gemacht hat. Die haben sich darüber überhaupt nicht gekümmert. Die hatten da kein Know-how. Und das ist der Grund, warum wir da rausgeflogen sind. Und ich bin mir sicher, es gibt keinen anderen. Aber wie gesagt, ihr werdet es uns ja bald mitteilen. Ich bin da gerade ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen, ob so eine Argumentationskette. Also wir sind kein Unternehmen, was irgendwie jetzt eine Conversion Rate zu beachten hat oder sonst. Wir sind eine Partei. Und wenn wir uns da beim Google News in den letzten Jahren irgendwie einen Vorteil verschafft haben, wie auch immer man uns den jetzt wegnimmt, dann ist das gute Recht von Google. Gut, ich rufe jetzt auf den Turbor. Ja, hallo, lieber Bufo. Wir hatten ja letzte Woche schon in dieser Sprechstunde das Thema Rammstein-Kampagne. Und damals hat es geheißen, ich glaube, der O-Ton war, wir schießen mit Kanonen auf Spatzen, die weggeflogen sind. Jetzt war das am nächsten Tag, also am Dienstag, wurde ebenfalls im Mumble zu einer Aussprache geladen, bei der neben Bruno Gramm, der ja weiterhin an der Kampagne festhält, auch zwei seiner Mitstreiter aus der Friedens-Mahnwachenbewegung dabei waren, die in und außerhalb der Partei extrem umstritten sind. Und meine Fragen betreffen jetzt in erster Linie diese Aussprache. Wurde die Aussprache selbst vom Bufo initiiert oder zur Kenntnis genommen? Und wurde die Einladung der zwei Herrschaften, also der Rainer Braun und Pedram, in diese Aussprache vom Bufo initiiert beziehungsweise zur Kenntnis genommen? Und falls nein, was denkt ihr darüber, ob das zielführend ist? Okay. Also wir hatten mit dem Termin am Dienstag nichts zu tun. Der wurde weder von uns initiiert, noch haben wir irgendwelche Teilnehmer dazu eingeladen. Wir haben an der Stelle wieder den Punkt, dass Mumble halt IT und Verantwortung von NRW ist. Ich hätte diese Gäste mit Sicherheit nicht eingeladen und kann ja nur mutmaßen und spekulieren, warum die eingeladen wurden. Ich bleibe aber dabei, das ist ein Thema, das interessiert außerhalb unserer Blase niemanden. Und das Einzige, was wir erreichen, wenn wir uns möglichst laut drüber streiten, dass da eine Veranstaltung war, die wir blöd fanden, ist, dass irgendwann halt dann doch noch letztendlich die Leute darauf aufmerksam werden, dass wir uns nach wie vor streiten. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet, aber so what, sie ist und ich bleibe dabei. Für mich ist es kein Thema, das irgendwelche Relevanz hat. Dann bitte noch eine Nachfrage. Es gibt Ideen, eine Verlängerung und zweite Halbzeit von dieser Aussprache zu machen, ebenfalls wieder mit den gleichen Gästen. Kann ich vom Bufo, sage ich mal, ein Machtwort erwarten, dass das nicht stattfindet? Wenn du schon sagst, Stefan, dass du da eher skeptisch bist, ob man diese Leute ins Mumble-Podium bieten sollte. Ja, ein Machtwort an der Stelle kannst du nur bedingt erwarten, weil dieses Mumble eben nicht das unsere ist. Allerdings, wenn ich wüsste, dass da tatsächlich ein neuer Termin angesetzt wird, wieder mit den gleichen Diskutanten, würde ich zumindest versuchen, mal danach zu fragen, was die Intention des ganzen Theaters ist. Danke dir. Guti, Impertinentia, bitteschön. Sorry. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Google Ranking bzw. Google Newsbox. Spricht jetzt wahnsinnig was dagegen, sich dieses Ranking über die parteieigenen Medien, aka Flaschenpost, wieder zu erwerben? Oder seht ihr da keinen Boden dafür? Also prinzipiell erreicht man ein gutes Ranking bei Google, indem man Content einstellt. Content, Content, Content. Weiß ich. Okay. Aber ja, was vielleicht tatsächlich eine Option ist, ist Flaschenpost und Kompass da zu pushen und zu hoffen, dass die entsprechend als Medien wahrgenommen und dann auch unter Google News gelistet werden. Aber das ist etwas, was wir die Verantwortlichen dort vorantreiben müssen. Ich kann es aber zumindest mal anlegen und weitergeben. Also nicht ich kann, sondern ich werde. So, jetzt mal kurz. Ich glaube, Dennis war zuerst nur kurz die Frage an Boris, ist es noch zum Thema? Okay, Boris ist weg, damit hat sich das erübrigt. Sonst nee, der Punkt ist ganz. Ich bin einfach nur als Backup, wenn die ganze Chose und Diskussion um Google-Ranking etc. blablabla und pipapo, ja, wurde ausreichend und Dankeschön an Christoph und an Sekor auch beantwortet. Ich bin nur hier. Ich will halt nur im Zweifelsfall dastehen, um auch technisch zu sagen, wo wir da stehen momentan. Also ich habe keine anderen Sachen. Erklärt das entschuldigt. Dann entschuldige ich mich bei Dennis, dass ich ihn kurz hinter angestellt habe und erteile ihm das Wort. Kein Problem. Ich hoffe, man hört mal. Es ist Folgendes. Ich würde gerne nachfragen wegen dieser Friedensdemo. Tubor, also hier wird relativ viel mit unkonkreten Behauptungen, ohne Belege irgendwie gearbeitet und das, so wie ich das mitbekommen habe, wurde in der letzten Sprechstunde gesagt, man wollte mit irgendwelchen Leuten nichts zu tun haben. Da würde ich ganz gerne nachfragen wollen, mit wem man konkret nicht zusammenarbeiten möchte und wo ich dann entsprechende Belege zu den Sachen finde, die hier vorgeworfen werden. Und nach meiner Auffassung macht man sich nämlich nur mit dem Demo-Zweck irgendwie, also hier die Friedensdemonstration gemein und nicht mit irgendwelchen anderen Aussagen von Leuten. Also da egal. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Konkreteres zu sagen und danke. Nö, es ist nicht so, dass man sich nur mit dem Zweck einer Veranstaltung gemein macht, wenn man einen Veranstaltungsaufruf teilt. Im Zweifel ist immer auch der die Veranstaltung initiiert hat oder andere, die maßgeblich hinter der Veranstaltung stehen, Teil des Ganzen. Und demzufolge sehe ich das anders. Eine Auflistung von Personen oder Personengruppen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, gibt es an der Stelle nicht. Für Details, ja, ich würde Carsten an der Stelle zitieren, Vorstand Ed. Das heißt, du möchtest da komplett im ja, Unkonkreten bleiben und Nachfragen dazu werden nicht beantwortet. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Das kannst du so verstehen, ja. Oh, das ist aber sehr gut, Sekor. Dennis, ich erfülle deine Erwartungen. Alles gut. Ja, kann man so sagen. Dankeschön. Guti, dann gebe ich weiter an Residuum. Jo, hallo. Ich habe noch meine Anmerkung, und zwar die jetzt außerhalb dieser ganzen Antisemitismus, Antizionismus-Diskussion um diese Friedensdemo vor Rammstein ist, und zwar geht es darum, ist sowas überhaupt zielführend? Wenn ich vor Rammstein gegen die USA demonstriere als deutsche politische Partei, wäre es nicht eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, wir haben diesen Beschluss, wir möchten, dass von Deutschland aus keine Drohnen gesteuert werden, dann muss ich gefälligst mal Druck auf die Bundesregierung machen, dass die mal Druck auf das US-Militär ausübt, damit diese hier abziehen und beziehungsweise von hier aus keine Drohnen mehr steuert, weil ansonsten ist es so, wie wenn ich nach China fahre und ein paar Säcke Reis umschmeiße. Das interessiert nämlich auch niemanden. Okay, der Vergleich zwischen Rammstein und China ist jetzt interessant, aber im Grunde hast du recht. Also ich frage mich eh, warum man die Demo in Rammstein und nicht in Berlin macht. Aber das werden die Initiatoren der Demo wissen und demzufolge es ist deren Entscheidung. Ich hätte es anders gemacht. Um bei deinem Wort zu bleiben, wenn, dann müsste man den Sack Reis schon ins Kanzleramt kippen, um etwas zu erreichen. Gut, weg von merkwürdigen Allegorien und nochmal zu Dennis, wollte ich gerade sagen. Bitteschön. Ja, ich würde gerne, da mir die Information vorliegt, dass der Bufo in diese Unterstützung dieser Demo irgendwie schon seit 2 Monaten eingebunden ist, erstmal fragen, ob das so korrekt ist. Ja, also kann man ja auch in Abrede stellen. Oder zweitens, an welcher Stelle ihm denn da so aufgefallen ist, dass da so Leute dabei sind, mit denen er, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ja, und wer auch immer, nicht zusammenarbeiten kann. Also wäre ja schon mal irgendwie so dieser Denkprozess durchaus interessant, um das nachvollziehen zu können. Danke. Weiß jemand, ob es einen Antrag an uns gab und was da der Status war? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich glaube, der Berliner, also Harry hatte da irgendwas zu uns geschrieben, da ging es um eine PK bei sich, bei denen in Berlin oder bei euch in Berlin. Und die PK ist, glaube ich, es ist jetzt alles ein bisschen vage geplatzt oder funktionierte nicht. Und dann war ich im Urlaub, davor war dann, glaube ich, der Bruno in Urlaub. Und das lief alles ein bisschen neben der ganzen Geschichte mit Würzburg. Also ich habe mich darum nicht gekümmert gehabt und sah das nicht so als ersichtlich an. Und dann kam halt diese ganze Welle auf einmal, wo wir uns dann mit den ganzen Geschichten kümmern mussten. Dennis, ist das ausreichend für dich? Okay, das ist zumindest nachvollziehbarer als das, was vorher kam. Die Frage, die sich mir allerdings dabei stellt, wie gehen wir da irgendwie zukünftig mit anderen Demos um, wenn neben uns da auch zum Beispiel der schwarze Block auftritt, wie auf der Freiheit statt Angst, der offizielle Bündnispartner ist. Also wo ziehen wir da die Linie? Also habt ihr da irgendwie eine grundsätzliche Policy, nach der ihr das irgendwie jetzt demnächst handeln wollt? Oder wird das jetzt sozusagen, je nachdem wer eskaliert, irgendwie dann entschieden? Also irgendwo muss man ja da irgendwo mal einen Strich ziehen. Dennis, ich war, glaube ich, bei 3, 4, 5, keine Ahnung wie viele FSA-Veranstaltungen, da habe ich bis jetzt noch keinen schwarzen Block gesehen. Also da ich ehemaliger Bundesbeauftragter bin und durchaus auch mit dem AKB, AK der schwarze Block, zusammen am Tisch gesessen habe, werde ich das wohl wissen. Und die waren mehrere Jahre dabei. Ich bin sogar schon im schwarzen Block mitgelaufen. Also, okay, Dennis, wie wollt ihr das jetzt handeln? Also, ich meine, es geht um das Grundsätzliche hier. Ja? Okay, Dennis. Man erkennt es den Leuten ja auch nicht im Gesicht. Christoph, ganz kurz, Entschuldigung, lass mich mal ganz kurz antworten. Dennis, das ist relativ einfach. Wir entscheiden das fallweise. Wenn wir das Gefühl haben, dass eine Demo von Leuten initiiert oder maßgeblich mitgestaltet wird, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, dann lassen wir die Finger davon. Wenn da Leute mitlaufen, die uns suspekt sind, aber ansonsten keine große Rolle dabei spielen, dann bleiben wir dabei. Und ansonsten, wie gesagt, ist das eine fallweise Entscheidung, eine Strategie dazu und eine klare Liste, mit wem und unter welchen Voraussetzungen nicht. Haben wir nicht, macht an der Stelle auch keinen Sinn. Das heißt, du willst dann sozusagen dich genau jedes Mal treiben lassen und dir sozusagen... Genau, das heißt es. Ach so. Und ja, ich meine, wir sind ja irgendwo nicht einer Meinung, weil wir können ja zumindest darüber grundsätzlich diskutieren. Genau, und du hast die Frage gestellt, ich habe die beantwortet und an der Stelle möchte ich dann einfach auch darum bitten, das zu lassen. So, ja. Ja, niemand am Saalmikrofon. Wir gehen zurück in dieses Pad. Dieses Pad sagt in Zeile 25, wann wird das neue Corporate Design vorgestellt? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass Paki daran arbeitet und es soll kommen, aber er, glaube ich, hat dann noch 14 Tage Zeit, um die Zusage einzuhalten, die er da gegeben hat. Also sollte demnächst kommen. Insgesamt ist dann auch die Frage, was man damit macht, also ob man sie irgendwie als Aktion verwendet und sagt, das ist das neue Corporate Design der Piratenpartei und versucht mit mediale Aufmerksamkeit zu generieren oder ob man es einfach einführt oder ob man es abstimmt, keine Ahnung, wissen wir noch nicht, ist noch offen. Na gut, dann können wir direkt weitergehen zu einer sehr schönen Frage in Zeile 26. War jemand von den Piraten auf dem CCC Camp 15? Wie war dort die Meinung zur Politik der Piraten? Ich weiß, dass einige da waren. Ich habe aber mit denen heute noch nicht telefoniert, um zu hören, wie die Meinung von uns war. Ich gehe aber davon aus, dass es ähnlich wie beim CCC-Kongress ist. Da laufen Hunderte von uns rum. Also ist Teil unserer Bewegung. Von daher gehe ich davon aus, dass das, was in Zeile 27 steht, nämlich ja, viele, tatsächlich zutrifft. Ja, genau. So, ich gehe direkt weiter in Zeile 28 mit der schönen Frage, was kann man von Donald Trump aus dem US-Wahlkampf lernen? Ja, da kann man vielleicht lernen, dass wenn du Milliarden hast, dann kannst du viel Geld verbraten, um vielleicht in die Medien zu kommen. Allerdings bleibt mir immer noch die Hoffnung, dass es nicht ausreicht, um auch Präsident zu werden. Sollte es doch dazu kommen, dann haben wir ein weiteres tragisches, trauriges Kapitel vor uns. So, jetzt die Frage in 29 war ja vorgezogen, beziehungsweise am Mikro gestellt worden zum BEO. Jetzt muss ich gerade gucken, wann wird die Beauftragung der BPT-Orga neu ausgeschrieben? Beauftragter ist Richter. Oh ja, stimmt. Von wem ist denn die Frage, weiß man das? Wahrscheinlich nicht. Ich muss jetzt gerade nicht sagen, also in dem so großen Pad kann man sich mal mehr über die Farbe sicher zuordnen, von daher muss ich da leider passen. Okay. Hallo? Ja. Mag mir irgendjemand einen großen Gefallen tun und eine kurze E-Mail an vorstand@ schreiben, weil dann bekommt es nämlich automatisch seinen Gang und wir kriegen ein Ticket und schließen das. Also eine kurze E-Mail an vorstand@ mit der Bitte, die Beauftragung für die BPT-Orga zu überprüfen und gegebenenfalls neu auszuschreiben. Irgendjemand, der jetzt ans Saalmikrofon kommt, sagt, ja, ich mache das. Nee, das nicht. Ich wollte nur mal eben noch eine kurze Frage. Einer? Ja, einer. Ich wollte nur mal kurz fragen, Baujub, ob sich noch jemand freiwillig für diese Mail meldet. Ja, das wollte ich auch. Ist ja nicht so schwer, oder? Ja, machst du das. Super. Danke dir. Baujub. Und ich glaube, nach Baujub kann ich in Anbetracht der Uhrzeit dann auch die Rednerliste schließen. Also mit dem Ende von Baujubs Redebeitrag. Wer also jetzt noch was möchte, möge sich bitte jetzt, während Baujub seine Frage stellt, zum Mikro bewegen. Ja. Ja. Aus aktuellen Anlass. Gerade eben hatte Piratenpartei-Account von Twitter mal wieder ein Tweet gerichtet von einem Gruppen. Wollen wir fragen, warum das immer wieder passiert? Entschuldigung, kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Du warst zwischendurch abgehakt. Der Account von der Piratenpartei auf Twitter, der twittert immer wieder oder retweetet immer wieder Tweets von den größten Hater, die wir hier in der Partei drin haben. Jetzt gerade eben ist es wieder passiert. Da wollte ich fragen, wie das sein kann, immer wieder. Ja, das könnte daran liegen, dass man, dass es da einen Automatismus gibt, über den oder ein Mechanismus gibt, über den man Tweets retweeten kann. Das heißt, das sind dann nicht die, die den Account betreiben, sondern Einzelne, die da die Möglichkeit haben, Tweets retweeten zu lassen. Warum das jetzt in dem Fall der Fall ist, weiß ich nicht, aber ich kann mal nachfragen. Gut, dann glaube ich, sind wir an dieser Stelle durch mit der Frage von Bauer Jupp, falls es keine Nachfrage mehr gibt. Ich sehe, Bauer Jupp ist weg. Und damit kann ich an dieser Stelle, glaube ich, direkt um 22 Uhr die Sitzung nicht die Sitzung, die Sprechstunde offiziell als beendet und für heute erledigt erklären. Ich entschuldige mich an der Stelle nochmal kurz dafür, dass ich jetzt wegen Umzugs leider keine Adminrechte hatte. Das war unschön. Das würde ich mich, also ich denke, dass das nächste Woche nicht mehr so ist. Und insofern freue ich mich schon drauf, euch am nächsten Montag in alter Frische wiederzusehen. Bitte euch noch die Aufzeichnungen abzuschalten und wünsche euch allen einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.